Ich heiße herzlich Manuel Disegni willkommen. Er ist aus Turin hierher gekommen. Er promoviert dort zu Marx und dem Antisemitismus und hat während seines Philosophiestudiums in Berlin sich viel mit Walter Benjamin auseinandergesetzt. Und heute wird er uns den Begriff des Ausnahmezustands näher bringen, der gerade auch für Benjamins Nachdenken über die Geschichte zentral ist. Also Benjamin verwendet den Begriff des Ausnahmezustands so, dass er eben eigentlich die ganz gewöhnlichen Formen von Gewalt, die permanent herrschen, beschreibt. Und in Manuels Vortrag wird es darum gehen, wie der historische Materialismus und allgemein das Denken von Marx dabei helfen können, diesen Ausnahmezustand zu verstehen und auch, wie man eben mit diesem Denken zu einem wirklichen Ausnahmezustand gelangen kann. Ja, und damit möchte ich das Wort an dich übergeben und bin gespannt auf den Vortrag. Dankeschön. Ja. Hört man mich gut? Zu leise, zu laut? Ist okay, super. Ja, dann freue ich mich ganz besonders, hier zu sein. Danke für die Einladung. Ich habe im Ankündigungstext gesagt, dass ich viel über diesen frühen Text von Benjamin sagen werde, die zur Kritik der Gewalt. Aber das war eine Lüge, oder das war nicht eine bewusste Lüge, aber das werde ich trotzdem nicht so viel tun, weil ich habe mir gedacht, es ist ein relativ sperriger Text und sehr theoretisch, auf jeden Fall sehr spannend, aber ich habe mir gedacht, dass für eine materialistische Theorie oder für ein materialistisches Verständnis von Ausnahmezustand man eher mit Materialien arbeiten soll als mit Theorie. Deswegen werde ich versuchen, mit Blick auf Benjamins Texte, aber trotzdem werde ich versuchen, historische Materialien zum Verständnis von diesem juristischen Begriff Ausnahmezustand zu geben. Und falls Neugier und Interesse besteht in Bezug auf diesen Text zur Kritik der Gewalt und auf die theoretische Auseinandersetzung mit Carl Schmitt, der große Theoretiker des Ausnahmezustandes, besteht, dann freue ich mich gerne, in der Diskussion darauf einzugehen. Ich will aber von einem anderen Text von Benjamin beginnen. Und das ist über den Begriff der Geschichte. Darüber werden wir Näheres hören in dem nächsten Vortrag von Charlotte. Und damit beginnen wir vom Ende. Über den Begriff der Geschichte ist einer der wichtigsten Texte von Walter Benjamin. Ist ein Versuch, einen historisch-materialistischen Begriff von Geschichte zu bestimmen. Und zugleich könnte man sagen, es ist sein philosophisches Vermächtnis, sein Testament, weil er hat den Text wenige Wochen vor seinem Tod, von seinem Selbstmord, oder angeblich, aber ja, scheint, dass jemand meldet Zweifel darüber, dass er sich selbst umgebracht hätte. Das ist jetzt nicht das Thema. Auf jeden Fall wenige Wochen vor seinem Tod hat er diesen Text verfasst, während er auf der Flucht von den Nazis war. Und der Zeitpunkt ist nicht nur für Benjamins Biografie relevant, sondern für die europäische Geschichte im Allgemeinen. Die Thesen über den Begriff der Geschichte entstehen unmittelbar nach der Schließung des deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakts Molotow-Ribbentrop. Und der Vormarsch des Faschismus schien zur Stunde unaufhaltsam zu sein. Es sind die Tage, in denen Winston Churchill gesagt haben soll, dass das die dunkelste Stunde ist. Und trotz dem Gefühl des bevorstehenden Endes und zugleich seines individuellen Endes, aber auch das Ende der europäischen Juden und der kommunistischen Bewegung, man könnte vielleicht sagen fast das Ende aller Hoffnung auf Freiheit, zu diesem Zeitpunkt schreibt Benjamin in der ersten von diesen Thesen, dass der historische Materialismus immer gewinnen soll. Wo diese Zuversicht hergekommen sein mag, habe ich nie richtig verstanden. Und aus diesem Grund unter anderem bin ich sehr gespannt auf den nächsten Vortrag von Charlotte. Was wir uns jetzt hier näher angucken wollen, ist die achte von diesen Thesen zum Begriff der Geschichte. Nicht nur deswegen, weil sie Benjamins Verständnis des Ausnahmezustandes zusammenfasst und damit den Kern seiner lebenslangen kritischen Auseinandersetzung mit Rechts- und Staatstheorie enthält, sondern auch deswegen, weil er darin verspricht, die Erkenntnisse seiner Rechtskritik würden unsere Position im Kampf gegen den Faschismus verbessern. Die These ist hier hinter mir zu lesen. Ich lese sie einmal vor. Die Tradition der Unterdrückten belehrt uns darüber, dass der Ausnahmezustand, in Anführungsstrichen, in dem wir leben, die Regel ist. Wir müssen zu einem Begriff der Geschichte kommen, der dem entspricht. Dann wird uns als unsere Aufgabe die Herbeiführung des wirklichen Ausnahmezustands vor Augen stehen und dadurch wird unsere Position im Kampf gegen den Faschismus sich verbessern. Dessen Chance besteht nicht zuletzt darin, dass die Gegner ihm im Namen des Fortschritts als seiner historischen Norm begegnen. Benjamins These über den Ausnahmezustand gilt also primär dem Verständnis der gegenwärtigen Ereignisse. Sie gilt einem Verständnis des Faschismus und Nationalsozialismus als konsequente Folge von Tendenzen, die keine Ausnahme in der europäischen Geschichte darstellen, vielmehr ihren Lauf mit Regelmäßigkeit bestimmt haben. Sie hat darüber hinaus eine unmittelbar praktische Seite. Sie stellt die Aufgabe der Herbeiführung des wirklichen Ausnahmezustandes vor Augen und verbessert dadurch unsere Position im Kampf gegen den Faschismus. Allerdings ist die aktualitätsgebundene unmittelbar politische Wirksamkeit dieser These nicht zu trennen von ihrer philosophischen, sowohl geschichtsphilosophischen als auch erkenntnistheoretischen Dimension. Denn bei Benjamin ist das Begreifen der Gegenwart konstitutiv für die historische Erkenntnis im Allgemeinen. Es gibt keine Erkenntnis von Geschichte, die nicht von der Jetztzeit ausgeht. Das ist ein Begriff von ihm, Jetztzeit. Man kann sagen, dass für ihn die Geistesgegenwart nicht nur eine politische und revolutionäre Tugend, sondern zugleich eine erkenntnistheoretische Kategorie im eigentlichen Sinne ist. Für Benjamin ist der materialistische Historiker vor allem einer, der sich von den plötzlichen Ausbrüchen der Gewalt nicht überraschen lässt. Die These fährt folgendermaßen fort: Das Staunen darüber, dass die Dinge, die wir erleben, im 20. Jahrhundert noch, Anführungsstrichen, möglich sind, ist kein philosophisches. Es steht nicht am Anfang einer Erkenntnis, es sei denn der, dass die Vorstellung von Geschichte, aus der es stammt, nicht zu halten ist. Es war zu Benjamins Zeit so und ist immer noch meistens so, dass das bürgerlich-liberale und das linke oder sozialdemokratische Bewusstsein, sagen wir mal das Common Sense, die Barbarei des Nazifaschismus als eine Art Unfall oder Rückfall versteht, eine Parenthese, also eine Ausnahme in der ansonsten höchst zivilisatorischen Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft. Diese verbreitete Ansicht schlägt sich auch in den Wissenschaften nieder, insbesondere in der bürgerlichen Geschichtsschreibung und in der Rechtswissenschaft. Der juristische Begriff Ausnahmezustand wird zu einer historiografischen Kategorie erhoben, mit der man meint, der Zusammenbruch der bürgerlichen Gesellschaft in den 30er und 40er Jahren des vorigen Jahrhunderts erklären zu können. Der Faschismus sei demnach eine vorübergehende Suspension von Demokratie und von den Grundrechten gewesen, die spätestens seit 1789 als eine feste Errungenschaft der westlichen Welt gelten. Eben eine Ausnahme. Einmal die Ausnahme beseitigt, kann die westliche Welt ihren ruhigen, regelmäßigen und fortschrittlichen Lauf wieder aufnehmen. In juristischer Hinsicht lässt sich das ganze Dritte Reich tatsächlich als einen Ausnahmezustand beschreiben. Ein 12 Jahre langer, aber immerhin einer. Am 28. Februar 1933, direkt nach dem Reichstagsbrand, hatte Präsident Paul von Hindenburg eine Notverordnung zur Abwehr kommunistischer staatsgefährdender Gewaltakte ergehen lassen, welche nahezu alle konstitutionellen Grundrechte der Weimarer Republik außer Kraft gesetzt, die exekutive Gewalt in den Händen des neu gewählten Reichskanzlers konzentriert und die polizeiliche Verfolgung politischer Gegner legalisiert hatte. Die Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat war ein grundlegender Schritt der Konstituierung von Hitlers Macht. Die Verordnung wurde nie widerrufen, blieb bis 1945 in Geltung. Es mag vielleicht interessant sein zu konstatieren, dass dieser Hoheitsakt, bekannt als Reichstagsbrandverordnung, mit dem die politische Macht an Hitler de facto und de jure ausgehändigt wurde, das konstitutionelle Fundament seiner Legitimität gerade in derjenigen republikanischen Verfassung fand, die er praktisch liquidierte. Tatsächlich enthielt die Reichsverfassung des Jahres 1919 die Rechtsgrundlage ihrer eigenen Abschaffung. Der in der Präambel von Hindenburgs Notverordnung zitierte Paragraph, Artikel 48 Absatz 2 der Weimarer Verfassung lautete: Der Reichspräsident kann, wenn im Deutschen Reich die öffentliche Sicherheit und Ordnung erheblich gestört oder gefährdet wird, die zur Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nötigen Maßnahmen treffen, erforderlichenfalls mit Hilfe der bewaffneten Macht einschreiten. Zu diesem Zwecke darf er vorübergehend die in den Artikel 114, 115, 117, 118, 123, 124, 153 festgesetzten Grundrechte ganz oder zum Teil außer Kraft setzen. Das sind diese Grundrechte sind die Freiheit der Person, die Unverletzbarkeit der Wohnung, das Brief- und Fernsprechgeheimnis, die Meinungsfreiheit, die Versammlungsfreiheit, das Vereinigungsrecht und die Gewährleistung des Eigentums. In diesem Sinne konnte der Jurist Karl Schmidt schreiben, dass keine Verfassung der Erde einen Staatsstreich so leicht legalisiert hat wie die Weimarer Verfassung. In juristischer Hinsicht kann also der Nationalsozialismus als einen langen Ausnahmezustand betrachtet werden. Aber diese Einschränkung ist entscheidend in juristischer Hinsicht, das heißt nur vom Standpunkt der Rechtswissenschaft. In historischer Hinsicht aber, das heißt in der historisch-materialistischen Perspektive, die Benjamin vertritt und die er hier mit dem Ausdruck Tradition der Unterdrückten bezeichnet, handelt es sich eigentlich nicht um einen Ausnahmezustand. Er ist vielmehr ein sogenannter Ausnahmezustand oder Ausnahmezustand in Anführungsstrichen. Der Artikel 48 der Weimarer Republikanischen Verfassung hat in den letzten Jahrzehnten der deutschen politischen Geschichte eine wichtige Rolle gespielt, also schon lange vor der Reichstagswahl von 1933. In der Zwischenkriegszeit hatten die republikanischen Regierungen, insbesondere die Regierungen Brüning und von Papen, den Artikel 48 öfter gebraucht und missbraucht, meistens Zweck der Verfolgung kommunistischer Militanten, der Einsetzung von Sondergerichten und Verhängung von Todesstrafen, manchmal auch zur Bekämpfung der Inflation der deutschen Mark. Der Ausnahmezustand gehörte also voll in das staatsrechtliche Instrumentarium der Weimarer Republik und war eine geprüfte Methode ihrer Regierungspraxis. Die letzten Jahre der Republik sind unter einem beinahe andauernden Ausnahmezustand verlaufen. In der Tat war Deutschland schon lange keine parlamentarische Republik mehr, als Hitler an die Macht kam. Historisch gesehen erscheint die juristische Ausnahme also etwas weniger exzeptionell. Diese Anführungsstriche, dieser Perspektivenwechsel, die Unterordnung der Rechtswissenschaft unter die Perspektive des materialistischen Historikers, beziehungsweise ihre Beurteilung vom Standpunkt der Tradition der Unterdrückten, sind das, worauf es ankommt. Sie bilden den Kern von Walter Benjamins geschichtsphilosophischer Rechtskritik und das Resultat seiner Auseinandersetzung mit dem kontrrevolutionären Juristen Karl Schmidt. Jetzt erzähle ich euch etwas über die Vorgeschichte dieses Ausnahmezustandes. Ausnahmezustand ist ein Terminus technicus und den gibt es in der Jurisprudenz nur seit dem Anfang des 20. Jahrhunderts. Aber die Geschichte der Sache, die dieses Terminus bezeichnet, reicht weiter zurück. Die frühe Moderne entwickelte ihre politische Begrifflichkeit aus dem Gedanken der Staatsraison, um deren Willen Rechtsinstitute wie die Machtvollkommenheit und das Staatsnotrecht die außerordentlichen Eingriffe der Staatsgewalt zu legitimieren hatten. Das mit Ausnahmezustand gemeinte Begriffsfeld zieht verschiedene rechtliche Bestimmungen in sich zusammen. Belagerungszustand, Standrecht, Kriegsrecht, Ausnahmegericht, Kriegszustand, Martialgesetz, Suspension und so weiter. Der Sache sowie den juristischen Begriffen liegt die Politisierung der metaphysischen Kategorie der Notwendigkeit zugrunde. Die Legitimität außerordentlicher Eingriffe der Staatsgewalt in das Leben der Gesellschaft begründet sich stets auf der Vorstellung, es liege eine öffentliche Notwendigkeit vor. Verändert sich im Laufe der Jahrhunderte selbst die Vorstellung von Notwendigkeit, so gehören ihre Kriterien stets in eine höhere Ordnung als die der Gesetze, deren Suspension sie rechtfertigen soll. Zum Beispiel das mittelalterliche Necessitas legem non habet, Not kennt kein Gesetz, aufgrund dessen der Souverän sich als absolutus, also über dem Gesetz behauptet, beruht auf der scholastischen Unterscheidung von Jus Divinum und Jus Humanum. Und die Necessità, die Notwendigkeit im 16. Jahrhundert bei Machiavelli, bekommt den säkulären Charakter einer Naturnotwendigkeit, die so wie das Fatum, wie das Schicksal, abgesehen von jedem Sollen waltet. Auf der Basis dieser Notwendigkeitsvorstellung entwickelte Machiavelli seine Lehre von der Staatsräson eher mit politischen und regierungstechnischen Vorschriften als mit juristischen Prinzipien. Im 17. und im 18. Jahrhundert wurde die Not das zentrale Motiv der theoretischen Konzeption der staatlichen Tätigkeit, deren Zweck es war, zum Beispiel bei Hobbes, to prevent discord and civil war. Denn als bellum omnium contra omnes, Krieg aller gegen allen, begriffenen Bürgerkrieg zu beseitigen, die Wiederkehr eines Notzustandes und einer Naturzustandes zu verhindern, das war die historische Aufgabe, zu der die politische Theorie Hobbes einen über die gesellschaftlichen Parteien gehobenen absoluten Souverän rief. Der Gedanke des Staatsnotstandes überlebte die gesellschaftlichen Veränderungen der bürgerlichen Epoche. Die industrielle Revolution, der Aufstieg von Bourgeoisie und Proletariat, die immer deutlicher vertretende Klassenstruktur des Bürgerkriegs und die neue Natur der gesellschaftlichen Macht, die nunmehr als Macht des Geldes auftrat, konnten den Ausnahmezustand jedoch nicht unverändert lassen. Die neuen Machthaber übernahmen das Rechtsinstitut des Staatsnotstandes als mächtige Waffe für ihren Kampf gegen das drängende Proletariat, aber sie mussten es zugleich als mächtige Waffe der Grundeigentümer gegen sie einschränken. Mit dem 19. Jahrhundert trat die Revolutionsproblematik auf die Bühne der Weltgeschichte. Das ist der Hintergrund, vor dem die Entwicklungen des Ausnahmezustandes in der juristischen Theorie und in der Regierungspraxis zu verstehen sind. Die Zuspitzung der gesellschaftlichen Konflikte und die Schwierigkeit, die innere Ordnung ausschließlich mit den Nationalgarden aufrechtzuerhalten, brachten das liberal-konstitutionelle Denken des bürgerlichen Rechtsstaates in eine Krise. Gegen Demokraten helfen nur Soldaten, pflegte man zu behaupten. Es wurde diskutiert, ab welchem Grad der Unruhe im Volk die Soldaten in Stellung zu bringen seien. Aber dieser konstitutionellen Debatte lag das unbestrittene Kriterium der Proportionalität von Ausdehnung der Verfügungsrechte der Armee und dem Grad der Bedrängnis der Ordnung zugrunde, also der vorausgesetzte Konsens im Ernstfall. In Frankreich legte ein Dekret vom 8. Juli 1791 die Übertragung der Befugnisse der Zivilbehörde an die Armee fest. Dabei wurde in die Jurisprudenz der Begriff État de siège, Belagerungszustand, eingeführt, dessen Anwendung die Phase konstitutioneller Krise aller fünf Republiken Frankreichs kennzeichnet. Seine Geschichte ist die Geschichte seiner Emanzipation von der Kriegssituation, an die er ursprünglich gebunden war. Als kriegstechnisches Mittel entstanden, durchlief der Belagerungszustand einen Politisierungsprozess, der ihn in ein Instrument zur Repression sozialer Unruhe und Rebellionen verwandelte. Mit der Revolution von 1848 entfaltete der Belagerungszustand seine ganze politische Bedeutung. Nach dem Fall der Juli-Monarchie erklärte die Nationalversammlung den Belagerungszustand über Paris übertrug dem General Cavaignac den Oberbefehl über die Truppe und beauftragte ihn, Ordnung in der Stadt wiederherzustellen. Cavaignac erstickte den Aufstand der Pariser Arbeiter vom Juni 1848 im Blut. In 4 Tagen Barrikadenkämpfe kamen 3.000 bis 5.000 Aufständische ums Leben. Ein Verdienst, dem Cavaignac unmittelbar darauf folgend seine Ernennung zum Ministerpräsidenten verdanken durfte. In dieser Eigenschaft, also als Ministerpräsident, ließ Cavaignac am 4. November, also wenige Monate später, eine Verfassung verabschieden, die Anlässe, Formen und Wirkungen des Belagerungszustandes festlegte und dem Parlament das Recht verlieh, das Gesetz in Notfällen zu suspendieren. Dieses Recht wurde wenige Monate später auch dem Stadtpräsidenten zugeteilt. Louis Bonaparte durfte während seiner Regierung auf dieses Gesetz wiederholt rekurrieren, bis er mit der Verfassung vom Januar 1852 das ausschließliche Recht, den Belagerungszustand zu erklären und den Namen Napoleon III. Für sich in Anspruch nahm. Von nun an, während des Second Empire und besonders zur Zeit des Deutsch-Französischen Kriegs und der Pariser Kommune, erlebte Frankreich eine unerhörte Verallgemeinerung des Belagerungszustandes, die ihn quasi zur Norm der Epoche werden ließ. Marx ist diesen juristischen Entwicklungen mit Humor begegnet, könnte man sagen. Er schreibt über die französische Geschichte der Jahre nach der 48er Revolution eines seiner berühmtesten historiografischen Werke, der 18. Brumaire des Louis Bonaparte. Die Analyse des Belagerungszustandes, die darin enthalten ist, dürfte von Bedeutung sein, sowohl für die Rekonstruktion der marxischen Auffassung des Verhältnisses von Recht und Gewalt, als auch für die Formulierung einer materialistischen Theorie des Ausnahmezustands. Dort definiert Marx den Belagerungszustand als eine, ich zitiere, treffliche Erfindung, periodisch angewandt in jeder nachfolgenden Krise im Laufe der Französischen Revolution. Aber Kaserne und Bivak, die man so der französischen Gesellschaft periodisch auf den Kopf legte, um ihr das Gehirn zusammenzupressen und sie zum stillen Manne zu machen. Säbel und Muskete, die man periodisch richten und verwalten, bevormunden und zensieren, Polizei üben und Nachtwächterdienst verrichten ließ. Schnurrbart und Kommissrock, die man periodisch als höchste Weisheit der Gesellschaft und als Rektor der Gesellschaft ausposaunte. Mussten Kaserne und Bivak, Säbel und Muskete, Schnurrbart und Kommissrock nicht schließlich auf den Einfall kommen, lieber ein für alle Mal die Gesellschaft zu retten, indem sie ihr eigenes Regime als das Oberste ausriefen und die bürgerliche Gesellschaft ganz von der Sorge befreiten, sich selbst zu regieren? Zitat Ende. Es mag ein bloßer Zufall sein, dass Benito Mussolini die Figur des Bivaks ins Zentrum seiner Einsetzungsrede stellte, welche als Discorso, die als Bivak-Rede in die Geschichte einging. Am 16. November 1922, 2 Wochen nach der siegreichen Marcia su Roma, der bewaffneten Demonstration des Partito Nazionale Fascista, anlässlich derer Mussolini die Macht übernahm, prononzierte er in seiner Einsetzungsrede vor den Abgeordnetenkammern folgende Worte. Ich zitiere Mussolini: Ich hätte aus dieser tauben und grauen Aula ein Bivak vom Manipeln machen können. Ich hätte das Parlament absperren und eine Regierung ausschließlich aus Faschisten bilden können. Ich hätte es tun können, aber ich habe es vorerst nicht gewollt. Zitat Ende. Um die gewaltsame Suspension des demokratisch-parlamentarischen Regimes zu veranschaulichen, bedienen sich Marx und Mussolini desselben Bildes des Bivaks. Ob dies so zu verstehen ist, dass der italienische Duce die Konzeption seiner eigenen Macht aufgrund marxistischer Lektüren entwickelt. Mussolini kannte gut Marx' Werk, war Sozialist gewesen. Oder eher so, dass die marxische Analyse des Bonapartismus den Geist des Faschismus des 20. Jahrhunderts kritisch vorweggenommen hat, sei dahingestellt. Für diese zweite Interpretation spricht unter anderem August Thalhimers Aufsatz von 1928 über den Faschismus. Dessen These ist, Marx und Engels Analyse des Bonapartismus sei der beste Ausgangspunkt für die Untersuchung des Faschismus. Thalhimers vergleichende Analyse von Louis Napoleon und Mussolini ist für unser Thema sehr aufschlussreich. Beides, Bonapartismus und Faschismus, sei, laut Thalhimer, die schließliche Staatsform der im Untergehen begriffenen bürgerlichen Gesellschaft, ihre letzte Zuflucht vor der proletarischen Revolution. Zitat, der Bonapartismus ist eine Form der bürgerlichen Staatsmacht im Zustand der Verteidigung, der Verschanzung, der Neubefestigung gegenüber der proletarischen Revolution. Er ist eine Form der offenen Diktatur des Kapitals. Seine andere Form, aber nahe verwandte Form, ist die faschistische Staatsform. Der gemeinsame Nenner ist die offene Diktatur des Kapitals. Zitat Ende. Diese beiden Formen kapitalistischer Diktatur teilen dieselbe praktische Widersprüchlichkeit, die in der juristischen Theorie den Ausnahmezustand kennzeichnet. Sie müssen die materiellen Interessen der Bourgeoisie, also die Eigentumsverhältnisse, schützen. Andererseits müssen sie die beständige Bereicherung der Staats- und Parteimaschine sowie die Begeisterung ihrer lumpenproletarischen Truppen befördern. Das heißt, sie müssen Terror, Plünderung und Gewalt erlauben. Faschismus und Bonapartismus haben der bürgerlichen Gesellschaft Ruhe und Sicherheit versprochen, schreibt Thalhimer. Aber um ihre Unentbehrlichkeit als permanente Retter der Gesellschaft zu erweisen, müssen sie die Gesellschaft ständig als bedroht erscheinen lassen, also beständige Unruhe und Unsicherheit. Die Figur von Louis Bonaparte und die Ereignisse seiner Machtergreifung erscheinen in Marx' Darstellung als paradigmatische Bilder jener außerrechtlichen Gewalt, welche die Kraft der Akkumulation von Macht und der Konstitution der zentralen Staatsgewalt bildet und im Belagerungszustand juridifiziert wird. Ich überspringe ein Zitat von Marx. Erst unter dem zweiten Bonaparte scheint der Staat sich völlig verselbstständigt zu haben, schreibt Marx. In der rhetorischen Strategie von ihm spielt der groteske Regierungsstil von diesem Mann, auf den ausführlich und nicht ohne Witz eingegangen wird, die Rolle einer Repräsentation der Widersprüche des konstitutionellen Staatsdenkens. Eine lustige Aussage von Marx über Napoleon III. Die Staatsmaschine hat sich der bürgerlichen Gesellschaft gegenüber so befestigt, dass an ihrer Spitze Louis Bonaparte genügte, also ein Idiot genügte, ein aus der Fremde herbeigelaufener Glücksritter auf den Schild gehoben von einer trunkenen Soldateska, die er durch Schnaps und Würste erkauft hat. Die bürgerlichen Historiker und die politischen Schriftsteller der Zeit wussten sich nicht erklären, wie ein abgeschmackter Typ wie Louis Bonaparte in einem modernen, fortschrittlichen Land wie Frankreich an die Macht hatte kommen können. Ähnliches könnte man sagen über die bürgerliche Presse oder die linksliberale Presse zur Zeit der Ernennung von Donald Trump als zum Präsidenten. Wer hätte es gedacht? Zu einer historischen Erklärung dieses Verfalls des Parlamentarismus war aber derjenige Geschichtsforscher imstande, der die Widersprüche der bürgerlichen Gesellschaft durchschauen und sie in der Theorie des liberalen Konstitutionalismus wiedergespiegelt sehen konnte. Als Kritiker der politischen Ökonomie wusste Marx zu zeigen, dass die Institution des Eigentums ihren Ursprung und ihren Ausgang in der Negation desselben, in der Enteignung hat. So hat er als Rechtskritiker den Ursprung der liberaldemokratischen Ordnung in Gewalt und Machtusurpation ermittelt. Vom bürgerlichen Gesetz sowie vom Privateigentum erkennt Marx in der Negation den eigentlichen Gehalt. In diesem Sinne schreibt Walter Benjamin in seiner Kritik des Parlamentarismus der Zwischenkriegszeit, Zitat, schwindet das Bewusstsein von der latenten Anwesenheit der Gewalt in einem Rechtsinstitut, so verfällt es. Dafür bilden in dieser Zeit die Parlamente ein Beispiel. Sie bieten das bekannte, jammervolle Schauspiel, weil sie sich der revolutionären Kräfte, denen sie ihr Dasein verdanken, nicht bewusst geblieben sind. Mit diesen Worten beschrieb Benjamin 1921 den Verfall des Parlamentarismus und des Ideals des Kompromisses als gewaltloser Schlichtung politischer Konflikte. Im frühen Text zur Kritik der Gewalt formulierte Benjamin das dialektische, ein Zitat, dialektische Schwankungsgesetz der Gewalt, nachdem jede rechtserhaltende Gewalt in ihrer Dauer die Rechtssetzende, welche in ihr repräsentiert ist, durch die Unterdrückung der feindlichen Gegengewalten indirekt selbst schwächt. 70 Jahre zuvor wusste Marx genau, dass das parlamentarische Regime und alle sogenannten bürgerliche Freiheiten und Fortschrittsorgane als Waffe der Bourgeoisie in ihrem Kampf gegen den Feudalismus entstanden waren und dass diese Waffe sich nun gegen die Klassenherrschaft kehren musste, die sie in deren revolutionären Anfängen zu politischer Organisation verholfen hatte. Die Bourgeoisie hat sozusagen, um ihre Revolution durchzuführen, die Waffen geschmiedet, die unbedingt und notwendigerweise gegen sie sich kehren müssen. Das ist die Ansicht von Marx. Er ließ sich deshalb vom Verfall nicht verwundern, denn die Parlamentarische Republik, also ein Regime, das im Kampf und durch den Kampf lebte, im Kampf gegen den Klassenkampf erlebte. Die politische Herrschaft der Bourgeoisie musste mit ihrer sozialen Herrschaft in Konflikt geraten, also gebrochen werden. Zwar begriff die Bourgeoisie, dass um ihren Beutel zu retten, die Krone ihr abgeschlagen, schreibt Marx. Was sie aber nicht begriff, war, dass das Schwert, das sie beschützen solle, zugleich als Damoklesschwert über ihr eigenes Haupt gehängt werden müsse. Die Verselbstständigung der Exekutivgewalt, dargestellt durch das über den Kopf der Bourgeoisie hängende Damoklesschwert Bonaparte, macht die Macht von Bonaparte keineswegs zu etwas Selbstständigen, in dem Sinne, dass sie vor dem inneren Widerspruch aller rechtserhaltenden Gewalt gefeit wäre. Das Regime von Bonaparte etabliert sich mit dem Auftrag, die bürgerliche Ordnung sicherzustellen. Bonaparte erlässt auch Dekrete in diesem Sinne. Doch indem es seinem Auftrag gerecht würde und die Bedrohung des Klassenkampfes bekämpfte, würde er eben gegen den Grund seiner eigenen Macht kämpfen, weil seine Macht ist ja direkte Konsequenz der politischen Ohnmacht der Bourgeoisie. Stellt Bonaparte die Ordnung wirklich sicher, so begeht er politischen Selbstmord. Die widersprechenden Forderungen seiner Situation versetzen ihn in die Notwendigkeit, schreibt Marx, jeden Tag einen Staatsstreich am Miniatur, einen kleinen Staatsstreich zu verrichten. Er darf nicht, um der Rechtserhaltung willen, die setzende Gewalt seiner Herrschaft reprimieren, er darf nicht, um die bürgerliche Gesellschaft zu retten, den Retter also sich selbst opfern. Eine solche Regierungstätigkeit, die sich an der Grenze, mal dies, mal jenseits des Konstitutionellen bewegte und sich zwar in Gesetzen entfaltet, aber sie zugleich überschreitet, findet im Ausnahmezustand nicht nur ein nützliches Instrument zur Durchsetzung besonderer Maßnahmen, sondern quasi eine juristische Metapher für ihre Politik im Allgemeinen. Marx betont die Periodizität der Verwendung des Belagerungszustandes in der französischen Geschichte, eine Periodizität, die allmählich den Charakter der Permanenz annimmt. Das immer wieder der Ausnahme tendiert dazu, die Ausnahme von der Norm ununterscheidbar zu machen. Juristisch lässt sich daher das Second Empire als ein permanenter Belagerungszustand definieren. Zur gleichen Zeit war in Deutschland nicht unbedingt besser. Die Revolutionen von 48, 49 beginnen die Blütezeit des Belagerungszustands und der rechtlichen Reglementierung der Verwendung militärischer Gewalt bei zivilen Angelegenheiten. Bei den juristischen Debatten damals über die Begrenzung dieses konstitutionellen Mittels zur Ausdehnung der Befugnisse des Militärs war die lauteste Stimme nach wie vor, ich zitiere, die Angst vor den Zerstörungen des Kommunismus und der entfesselten Despotie tierischer Leidenschaften. Die Angst vor, zitiere wieder, dem Aufruhr der Pöbelmassen, der Kirche und Staat zu vernichten droht, vererbte Sitte und Unantastbarkeit des Eigentums missachtet. Dieses Zitat kommt aus dem preußischen Juristen Hermann Bischoff. Sein Buch vom Jahr 1860, Das Notrecht der Staatsgewalt in Gesetzgebung und Regierung, das Benjamin sehr gut kannte, hat große Bedeutung für das Studium der damaligen deutschen Rechtslehre, in welcher die von Carl Schmitt ihre Wurzel hat. Bischofs Buch enthält unter anderem, ich zitiere ein paar, es ist, weil es witzig ist, ein paar Zeile. Auf Seite 1 gibt Bischof Auskünfte über die Selbstverständnis der damaligen Jurisprudenz. Er schreibt: Das Staatsrecht ist eine ernste und männliche Wissenschaft. Es greift riesenmächtig, wie keine andere Disziplin, in das Leben der Einzelnen und ganzer Nationen. Die Blüte eines gesunden Staatslebens entfaltet sich nur aus jenen Völkerstämmen, welche die Sonne der echten politischen Einsicht durchleuchtet und erwärmt. Es gelten diese Worte vorzüglich von den Deutschen. Ihre geschichtliche Sendung liegt darin, die Idee des Staates zum reinen Ausdrucke zu bringen. Die Studie von Bischof stammt aus der Zeit des preußischen Verfassungskonflikts um die Reform des Militärwesens. Sie stellt die staatstheoretische Antwort auf die praktischen Frage der aufrührenden Bekämpfung dar und entspricht Bismarcks Versuch, dem Bürgerkrieg einen konstitutionellen Rahmen zu verleihen. Das Staatsnotrecht war der Versuch seitens der Jurisprudenz, alle verfassungswidrige Praktiken der Exekutivgewalt bis hin zur Aufhebung der gesamten Rechtsordnung durch den Souverän zu konstitutionalisieren. Ihm lag der Begriff des Staatsnotstandes zugrunde, eine Selbstverständlichkeit, der ja ein Notrecht der Staatsgewalt selbstverständlich entsprechen musste. Bischof entwickelt auch die eigentümliche Konzeption des Vorrangs der Staatsgewalt gegenüber der Rechtsordnung, die noch 60 Jahre später in Schmitts politische Theologie vertreten sein wird. Es wäre, schreibt Bischof, es wäre Wahnsinn, der bestehenden Rechtsordnung den Staat zu opfern, zu dessen Erhaltung jene bestimmt ist. Und dennoch schrecken manche zurück vor dem bloßen Worte Staatsnotrecht. Zitat Ende. Wer vor den offenen Worten der Kontrrevolution nicht zurückschrak, war wiederum Marx. Seine publizistische Tätigkeit für die Neue Rheinische Zeitung ist der damaligen sozialen Kämpfe gewachsen und zeigt Bewusstsein des Ausnahmezustandes als Regel jener Zeit. Von den Illusionen des Konstitutionalismus hielt Marx so wenig wie dessen konservative Henker. Als Minister Otto von Manteuffel nach dem Staatsstreich von 1848 die jährliche Thronrede vor den Kammern hielt, reagierte Marx auf dessen Verspottung des Parlaments mit einer Verspottung des Parlamentarismus. Belächelt wurde zugleich Hermann Teufel, denn die Enthüllung der wahren Bedeutung seiner Rede erfolgte mit großem Humor. Im Humor, worin Walter Benjamin eine der Tugenden des Klassenkämpfers erblickt. Für Benjamin gibt es 5 Haupttugenden des Klassenkämpfers. Das werden wir auch wahrscheinlich im Vortrag zu den Geschichtsthesen hören. Humor, Zuversicht, Mut, List und Unentwegtheit. Im Humor liegt vielleicht der wesentlichste Unterschied zwischen Marx und Bischofs Verständnis des Belagerungszustandes. Ich zitiere einen etwas längeren Stück aus dem Artikel von Marx für die Neue Rheinische Zeitung. indem er die Thronrede von Manteuffel kommentiert. Köln, 28. Februar 1849. Die gestern Abend zum großen Entsetzen und Verdruss der Kölnischen Zeitung voreilig den Lesern der Neuen Rheinischen Zeitung mitgeteilte Thronrede hat sich als authentisch bewährt. Ein einziger Passus wurde noch während der Nacht verändert, denn auf den Belagerungszustand Berlins bezügliche. Das Ministerium Brandenburg hat damit seine Rede die Pointe, die Spitze, abgebrochen. Der gestern Abend von uns in seiner ursprünglichen Fassung mitgeteilte Passus lautet, und hier zitiert Marx die Thronrede: Um die Herrschaft der Gesetze wiederherzustellen, hat über die Hauptstadt und ihre nächsten Umgebungen der Belagerung Zustand verhängt werden müssen. Derselbe kann nicht wieder aufgehoben werden, bevor nicht die noch immer bedrohte öffentliche Sicherheit, für welche jene Maßregel unerlässlich war, durch kräftige Gesetze dauernd geschützt ist. Die Entwürfe zu solchen Gesetzen werden Ihnen unverzüglich zu gehen. Zitat im Zitat Ende, jetzt kommentiert Marx, dieser Passus, obgleich man ihn vertuscht hat, verrät das ganze Geheimnis der Thronrede. Ins Deutsche übersetzt besagt er, die exzeptionellen Belagerungszustände werden aufgehoben werden, sobald der allgemeine Belagerungszustand durch Gesetze dem ganzen Königtum oktroyiert und in unseren konstitutionellen Sitten eingeführt ist. Am folgenden Tag setzte Marx in der Kolumne seiner Zeitung die Polemik folgendermaßen fort. Die Polemik gegen den Konstitutionalismus der Kölnischen Zeitung. Köln, 1. März. Die Thronrede hat den vollen Beifall der Kölnischen Zeitung. Die Thronrede des Königs ist eben eine konstitutionelle Thronrede. So beginnt das kluge Blatt seinen in der Form des paraphrasierenden leitenden Artikels wiederholten Abdruck der Thronrede. Eine konstitutionelle Thronrede, Ausrufezeichen. Allerdings, wer eine Rede frisch aus dem Herzen des Königs, eine zudringliche moralische Herzenergießung, oder wer eine Brandenburg-Wrangelsche, sporenklirrende und schnurrbartkräuselnde Rodomontade erwartet hatte, dem muss dies Aktenstück über die Maßen konstitutionell vorkommen. Wem aber an der ganzen konstitutionellen Komödie ebenso wenig liegt wie dem Herrn Manteuffel, der wird nicht so geschmacklos sein, das Aktenstück ernst zu nehmen, das der Minister vorgestern durch Gott begnadete Lippen dem andächtigen Publikum des Weißen Saals vortragen ließ. Jetzt kommen wir zu Walter Benjamin und zu dem wirklichen Ausnahmezustand. Das juristische Problem des Ausnahmezustandes hat einen Analogon auch im Bereich der Ökonomie. Es erscheint in der Ökonomie als Problem der Expropriation von Staatswegen. Die Notwendigkeit, den wachsenden Staatsapparat beständig zu füttern, die Erfordernisse der erweiterten Warenverkehrsbedingungen und die beschleunigte Kapitalienkonzentration bedingten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine aggressive Finanzpolitik durch die nationalen Regierungen. Der Aufbau von Eisenbahnen und sonstiger Infrastruktur musste sich zwar steigern, um Kapitalinvestitionen anzuziehen und große Menge Arbeitskraft zu beschäftigen, jedoch ohne das Staatsbudget zu belasten. Öffentliche Schulden und Enteignungen von Staatswegen stellten die Hauptquellen dieser Geldmittel dar. Doch gerieten die Zumutungen der Herrlichkeit der neuen Staatsmaschinerie, die Stärkung der nationalen Heeren und die Beteiligung der Regierungen an der Modernisierung der Produktionsbedingungen in Konflikt mit dem die bürgerliche Ökonomie leitenden Prinzip des Privateigentums. Dieser prinzipielle Konflikt zwischen Staatsgewalt und bürgerlicher Gesellschaft, ein Ausdruck des inneren Widerspruchs einer Gesellschaft, die das Eigentum erhalten und zugleich vermehren will, dieser Konflikt drückte sich seinerseits in der Myriade rechtlichen Streiten und Zivilverfahren aus, die das öffentliche Leben jener Zeit kennzeichnen. Die Figur des Ausnahmezustandes und ihre Logik der öffentlichen Notwendigkeit kamen der Legitimierung des Widersinns zugute, nachdem die Brechung des Prinzips des Privateigentums dann erlaubt werden solle, wenn die Enteignung selbst als Bedingung für die volle Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft, des freien Erwerbs und letztendlich des Privateigentums selbst erscheint. Diese Art Suspension, Außerkraftsetzung des Gesetzes des Privateigentums durch die bzw. trotz der Gesetzgebung blieb allerdings völlig innerhalb des Privateigentums als Prinzip der Klassengesellschaft. Dem kommunistischen Begriff der Expropriation stellte die bürgerliche Jurisprudenz ihren eigenen, auf der Kategorie von Not und Ausnahme basierenden Expropriationsbegriff entgegen. Hierfür ist wiederum beispielhaft das Regime Bonapartes. Wenn Marx in der zweiten karikaturesken Version des Kaisers Napoleon ein Sinnbild für den beständigen Ausnahmezustand, also für die Widersprüche und Selbstvernichtungstendenzen der bürgerlichen Gesellschaft fand, so ermittelte Walter Benjamin ein solches Beispiel in Bonapartes rechter Hand, dem Artiste Demolisseur Baron Haussmann. Haussmanns Politik bildet eines der zentralen sozialgeschichtlichen Motive der Arbeit über die Pariser Passagen. Im Exposé vom Passagenwerk vom Jahr 1935, betitelt Paris, die Hauptstadt des 19. Jahrhunderts, schreibt Benjamin: Die Wirksamkeit Haussmanns fügt sich dem napoleonischen Imperialismus ein. Dieser begünstigt das Finanzkapital. Paris erlebt eine Hochblüte der Spekulation. Das Börsenspiel drängt die aus der feudalen Gesellschaft überkommenen Formen des Hasardspiels zurück. Die Expropriationen durch Haussmann rufen eine betrügerische Spekulation ins Leben. Die Rechtsprechung des Kassationshofs, die von der bürgerlichen und orleanistischen Opposition inspiriert wird, erhöht das finanzielle Risiko der Haussmannisierung. Haussmann versucht, seine Diktatur zu stützen, um Paris unter ein Ausnahmeregime zu stellen. 1864 bringt er in einer Kammerrede seinen Hass gegen die wurzellose Großstadtbevölkerung zum Ausdruck. Zitat Ende. Mit Haussmannisierung ist ein großer, umfangreicher und unter der despotischen Leitung von Baron Haussmann durchgeführten Plan von Demolitionen und urbanistischen Veränderungen von Paris gemeint. Das Leitmotiv der Tätigkeit dieses Präfekten war der kaiserliche Wunsch Louis Bonapartes, aus Paris eine so moderne und herrliche Hauptstadt für das Second Empire zu machen, wie London es für das Commonwealth war. Als wahrer Gehalt dieser Tätigkeit wird sich aber in den Augen Benjamins Vernichtung herausstellen. Er schreibt, der Brand von Paris ist der würdige Abschluss von Haussmanns Zerstörungswerk. Im Passagenwerk analysiert Benjamin Haussmanns Werk in seinen architektonischen, klassenkampfstrategischen und ästhetischen Aspekten. Ihm widmet er ein Konvolut der Passagenarbeit, das Konvolut E, betitelt Haussmannisierung und Barrikadenkämpfe, weil er darin die Unterdrückung der in permanentem Ausnahmezustand gehaltenen Bevölkerung durch die bonapartistische Regierung am anschaulichsten repräsentiert sieht. Der politische Zweck der strategischen Verschönerung von Paris und des Haussmannschen Kultes der Achse, denen die Stadt ihre imposantesten Boulevard verdankt, war ein polizeilicher Zweck. Es galt, das Stadtzentrum von den aufrührerischen Massen zu befreien. Breite und gerade Straßen, alle Touristen in Paris bewundern diese großen und eleganten Boulevard. Und Benjamin schreibt die kritische Geschichte von dieser Sehenswürdigkeit. Breite und gerade Straßen wie die Pariser Grand Boulevard dienten der Hurtigkeit der Bewegungen der Truppen, verunmöglichten den Barrikadenbau, das war die Haupttaktik der damaligen Pariser Insurrektionen, und erlaubten der Polizei, die Peripherien in kurzer Zeit zu erreichen und auf die Menschenmenge mit Kanonen zu schießen, wohlgemerkt notfalls oder in Ausnahmezustand. Der wahre Zweck, schreibt Benjamin, der Sausmannschen Arbeiten war die Sicherung der Stadt gegen den Bürgerkrieg. Er wollte die Errichtung von Barrikaden in Paris für alle Zukunft unmöglich machen. Die Breite der Straßen soll ihre Errichtung unmöglich machen und neue Straßen sollen den kürzesten Weg zwischen den Kasernen und den Arbeitsvierteln herstellen. Die Zeitgenossen taufen das Unternehmen Embellissement Stratégique, also der strategische Verschönerung. Was das heißen will, erkennt man daran, dass es nur im Jahr 1830 6000 Barrikaden in Paris gab, bemerkt Benjamin. Die Barrikade hat eine zentrale Position in seiner Vorstellungswelt. Die Barrikade ist das Gegenbild zu Hausmann, ist das Bild für den wirklichen Ausnahmezustand gegen den regelmäßigen. Das Thema dieser Sektion des Passagenwerkes, die im Exposé den Titel Hausmann oder die Barrikaden trägt, ist die staatspolizeiliche Unterdrückung des Klassenkampfs. Die Barrikade hat nur zwei Seiten. So viele wie die, ich zitiere aus dem bekannten Text, der Kommunistische Manifest, das Kommunistische Manifest, Entschuldigung. Die Barrikade hat nur zwei Seiten. So viele wie die großen feindlichen Lager, die bei Marx und Engels in der bürgerlichen Epoche direkt gegenübereinander stehen und es mit einer revolutionären Umgestaltung der ganzen Gesellschaft oder mit ihrem gemeinsamen Untergang zu tun haben. Die räumliche Struktur der Barrikaden-Meute spaltet die Stadt ist für Benjamin ein Bild der modernen Gesellschaft, in zwei deutlich erkennbare feindliche Lager. Die Barrikade versinnbildlicht die Erfahrung der Revolte, der augenblicklichen Unterbrechung der Kontinuität des urbanen Reproduktionsprozesses. Dagegen die Prachtentfaltung des Second Empire, die großen Boulevard, behaupten die nationale Einheit. Hausmanns Urbanistik macht die Errichtung von Barrikaden in Paris für alle Zukunft unmöglich. Sie verabsolutiert die polizeiliche Kontrolle der Stadt und macht den Ausnahmezustand zur Regel. Damit wird zur Befestigung der Illusion der Linearität und Kontinuität der historischen Zeit beigetragen. Den gegenrevolutionären Klassencharakter der urbanistischen Unternehmungen der Pariser Verwaltung und die Erzeugung eines permanenten Belagerungszustandes während des Second Empire ans Licht zu bringen und damit die Aufgabe der Herbeiführung einer wirklichen Ausnahme durch den Verweis auf das Bild der Barrikade anzuzeigen, ist die dialektische Leistung des Hausmann-Barrikaden-Kapitels des Passagenwerks. Ich komme jetzt zum Schlusswort, zu dem Schlusswort, dem ich den Titel gegeben habe, keine Panik. Der Klassenkampf fordert Geistesgegenwart, Bewusstsein der geschichtlichen Lage, in der man sich befindet. Das Staunen darüber, so fährt die achte These zum Begriff der Geschichte, fort. Das Staunen darüber, dass die Dinge, die wir erleben im 20. Jahrhundert, noch möglich sind, ist kein philosophisches. Das Vorbild hierzu lieferte Marx, welcher vom unerwarteten Staatsstreich des Louis Bonaparte sich nicht erstaunen ließ, während ganz Europa nicht anders als mit einem ratlosen Zuschauen zu reagieren wusste. Der materialistische Historiker, der den Standpunkt der Unterdrückten aller Generationen einnimmt, arbeitet an der Konstruktion eines Wissens um die Gewalt, welche wie ein immer wieder auf- und abtauchender karstiger Fluss von Zeit zu Zeit Dämme und Ordnungen durchbricht und die gesellschaftliche Landschaft zerrüttet. Ihre plötzlichen, von der konformistischen Öffentlichkeit aus als Ausnahmefälle wahrgenommenen Eruptionen sind in den Augen des materialistischen Historikers geradezu Regelfälle, periodische Stabilisierungen und Bestätigungen der Beständigkeit ein und derselben Herrschaftsordnung. Insofern lässt sich der bekannte Spruch umwenden: Wenn die Ausnahme die Regel bestätigt, dann ist sie keine oder keine wirkliche. Der Ausnahmezustand, in dem diejenigen sich zu befinden glauben, die eine Zeit historischer Krise erleben, erweist sich demnach als keineswegs so außergewöhnlich. Er ist im Gegenteil ein normaler Fall jener Regel, auf der die historische Kontinuität gesellschaftlicher Herrschaft beruht. Benjamins Kritik am Ausnahmezustand gilt zwar dem Verständnis seiner eigenen unmittelbaren geschichtlichen Lage, des triumphierenden Faschismus, aber sie drückt zugleich und sehr konkret ein zentrales Motiv seiner Philosophie, seiner allgemeinen Theorie der historischen Erkenntnis aus. Die Geistesgegenwart, die Marx' historiografische Tätigkeit charakterisiert und journalistische und politische Tätigkeit charakterisierte, wird bei Benjamin zu einer erkenntnis- und revolutionstheoretischen Kategorie im eigentlichen Sinne. Das Staunen ist nicht philosophisch. Bei der Rede vom Ausnahmezustand geht es nicht bloß um einen Begriff der Rechtswissenschaft, sondern es geht zugleich darum, wie wir Geschichte denken, erkennen und machen. Die materialistische Perspektive entlarvt die vermeintliche Ausnahme als ein Durchsetzungsmoment der herrschenden Regel und deren Kontinuität. Damit ist nicht nur der mystifizierende Schleier der Normalität der bestehenden Ordnung, sondern auch der Schleier der Linearität und Bruchlosigkeit der historischen Zeit zerrissen. An die Stelle der Vorstellung von Gegenwarten, welche als bloße Übergänge zwischen Vergangenheit und Zukunft undifferenziert wie Erdzeitalter sich übereinander lagern, tritt eine Erfahrung von Aktualität oder Jetztzeit, welche jeweils eine bestimmte Gefahr und eine bestimmte Chance in sich trägt. Das gesellschaftliche Leben der Menschen hört auf, so zu erscheinen, als verliefe es unter der Glocke eines unausweichlichen Schicksals und könnte nur die Wiederholung des Immergleichen erwarten. Im Lichte der Kritik am sogenannten Ausnahmezustand erscheint das Leben nicht mehr, mit den Worten von Benjamin, in der Arena, in der die herrschende Klasse kommandiert, sondern unter dem freien Himmel der Geschichte. Diese Reflexion auf die Erfahrung der Krisen der bürgerlichen Gesellschaft und den entsprechenden Ausnahmezuständen steht daher am Anfang einer revolutionären Konzeption der historischen Erkenntnis und des historischen Handelns. Danke für die lange Aufmerksamkeit. Okay. Vielen Dank, Manuel. Gibt es schon Fragen oder Diskussionsbeiträge? Vielen Dank für den Vortrag. Ich fand das sehr spannend und hatte mich gefragt, ob genau gerade bei dieser Gegenüberstellung von, also die Benjamin von dem Hausmannismus und den Boulevards oder den großen Straßen gemacht hatte, ob, also gerade weil das ja im Kontext des Passagenwerks geschrieben ist, ob es irgendwie auch so eine Art architektonisch oder politischen Gegenentwurf gibt oder ob sich die Passagen selber irgendwie da auch so, also ob das irgendwie vielleicht auch so eine Art, ja, also wie man die da darin verorten kann in dem... Du meinst die Passagen selbst? Ja. Ah, das ist eine interessante Frage, habe ich nie darüber nachgedacht. Ich glaube, der architektonische Gegenentwurf ist die Barrikade. Weiß ich nicht, vielleicht, also es ist eine sehr interessante Idee. Ich glaube, du kannst mehr darüber sagen als ich. Also die Passagen sind nicht ein architektonisches Projekt von Benjamin, sondern er findet diese Passagen fort und die sind auch nicht mehr, die sind am Ende. Die Passagen sind nicht mehr aktuell, die werden abgebaut. Und er versucht, die Rolle der Passagen zu rekonstruieren, ausgehend von den Ruinen von diesen Passagen sozusagen. Ne? Und die, ich würde sagen, sie sind nicht unmittelbar als Gegenprojekt zu verstehen, weil sie ein Produkt der bürgerlichen Gesellschaft, ein Produkt der Warengesellschaft. Die Passagen waren vor allem ein Ort, wo Waren ausgestellt waren. Und die Verbreitung von diesen Passagen entspricht die Durchsetzung der wahren Form sozusagen, ne? in der Gesellschaft, die Passagen zeugen von einer Gesellschaft, in der die wahren Form die Übermacht über andere Formen des Austauschs oder des materiellen Verkehrs gewinnt. Und Benjamin versucht, sie in zur Zeit ihres Verfalls zu untersuchen. Und die sind quasi, also die Passagen, die am Unterkommen sind für ihn quasi ein Bild des Verfalls der bürgerlichen Gesellschaft oder der wahren Gesellschaft. Also ich kann jetzt unmittelbar nicht einen direkten Bezug zum Problem des großen Boulevard und des Hausmannschen Projektes herstellen, aber es ist auf jeden Fall darüber nachzudenken. Es ist eine gute Idee. Dann irgendwie wäre das vielleicht wirklich so eine Art, eher eine Allegorie oder so auf das Diskontinuierliche oder so diese ich weiß nicht, was auch so ein bisschen betont wurde mit eben so den, keine Ahnung, ich glaube einfach so als vielleicht so ein Gewinde oder so, aber vielleicht nicht wirklich als was materiell. Aus einer materialistischen Sicht nicht so. Okay, aber danke. Ja, ich danke dir für die Frage. Ich werde darüber weiter nachdenken. Ich schreibe dir, wenn mir was einfällt. So sorry. Danke. Vielen Dank. Jo, danke auch von mir für den spannenden Vortrag. Ich habe eine Verständnisfrage und eine Frage vielleicht zur Aktualität dieses Begriffs des Ausnahmezustands. Zunächst zum Verständnis. Du hast ja ausgeführt, dass Walter Benjamin seinen Begriff des Ausnahmezustands abgrenzt von diesem formell juristischen Begriff des Ausnahmezustands. Und in der These sagt ja Benjamin, der Ausnahmezustand, von dem man sprechen muss, von dem muss man sagen, es ist die Regel. Und ich habe mich gefragt, was ist der Inhalt dieses Ausnahmezustands? Und habe so ein bisschen so die Ahnung oder ja, es scheint ja so zu sein, dass das Unterdrücktsein und das Beherrschtwerden der Ausnahmezustand selbst ist. Vielleicht kannst du da noch so ein bisschen vielleicht ausführen, wie das näher bestimmt ist. Ja. Und sozusagen die zweite Frage zur Aktualität. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir vielleicht so in den letzten Jahrzehnten nochmal eine andere Art und Weise von Ausnahmezustand erleben, wo nicht die Armee der Akteur ist, sondern die Polizei. Und das sind vielleicht so ein bisschen diese Gefahrengebiete, also prominent nach dieser einen Demonstration in Hamburg vor der Roten Flora, wo sozusagen es einen temporär und lokal begrenzten Ausnahmezustand gibt, wo eben diese verdachtsunabhängigen Kontrollen durchgeführt werden können. Vielleicht hast du darüber auch nachgedacht und kannst irgendwie so ein bisschen sagen, wie lässt sich das fassen, dass wir sozusagen diesen polizeilichen Ausnahmezustand vielleicht eher erleben gerade. Ja, also zur ersten Frage ließe sich viel, vielleicht ergreife ich auch die Gelegenheit, ein paar Worte zu sagen über das Thema, über die Kontroverse zwischen Benjamin und Carl Schmitt. Ich versuche das schnell zu rekonstruieren. Von Carl Schmitt ist sehr berühmt die These, die am Anfang seines Buchs Politische Theologie steht, die lautet: Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet. Also bei Schmitt ist eine es geht um eine Definition, um eine juristische oder politikwissenschaftliche Definition der Souveränität. Und für ihn ist der Souverän oder bewahrheitet sich als Souverän derjenige, der darüber entscheiden kann, ob Ausnahmezustand vorliegt oder nicht. Ob das Recht suspendiert werden muss oder nicht. Es gibt die Vermutung von Giorgio Agamben. Ich mag generell Giorgio Agamben nicht so gerne und seine Benjamin-Interpretation nicht so gerne, aber da hat er, glaube ich, recht, wo er vermutet, dass die politische Theologie von Schmitt eine Antwort auf den Text zur Kritik der Gewalt von Walter Benjamin, der ein Jahr davor erschienen ist und das nachweisbarerweise von Schmitt gelesen wurde. Und dieser Text zur Kritik der Gewalt ist ein sehr schwieriger, aber auch sehr wichtiger Text. Ich würde sagen, es ist der Urtext der kritischen Theorie sozusagen, also dieses sogenannten westlichen Marxismus oder Frankfurter Schule, hat sehr viel, und die Thesen der Dialektik der Aufklärung von Adorno und Horkheimer haben sehr viel mit den Problemen zu tun, die Benjamin im Text zur Kritik der Gewalt entwickelt. Benjamin spricht nicht von Ausnahmezustand in der Kritik der Gewalt, aber etwas Ähnliches. Es kommt das Wort Ernstfall vor. Damit ist etwas Ähnliches gemeint. Das Problem der Kritik der Gewalt ist das Verhältnis von Gewalt und Recht. Die traditionelle Rechtswissenschaft, die Rechtsphilosophie und das liberale Rechtsdenken im Allgemeinen gehen davon aus, dass das Recht ein Indikator des gesellschaftlichen Fortschritts ist. Und das Recht sei quasi das Gegenteil der Gewalt. Der Fortschritt der Gesellschaft besteht darin, dass die brutalen Gewaltverhältnisse des Naturzustandes allmählich ersetzt werden durch Rechtsverhältnisse. Es wird ein Recht statuiert und das Recht beseitigt die bloße Gewalt in der Regulation von zwischenmenschlichen Angelegenheiten und Konflikten. Benjamin findet diese These dogmatisch und kritisiert die Auffassung, dass dieser Fortschritt so linear zu verstehen ist. Er sagt, naja, aber das Recht soll das Gegenteil von Gewalt sein, aber das Recht lebt nur von Gewalt und ist nicht zu trennen von Gewalt. Das Recht wird zunächst mit Gewalt gesetzt und das Recht wird auch mit Gewalt erhalten. Und in diesen zwei Funktionen der Gewalt in Bezug auf das Recht, rechtssetzende und rechtserhaltende Gewalt, so drückt er sich aus, liegt der Widerspruch des Rechts. Er sagt, eine rechtssetzende Gewalt setzt ein neues Recht, schafft eine neue Rechtsordnung. Und ab dem Moment, wo die Rechtsordnung gilt, wird diese rechtssetzende Gewalt eine rechtserhaltende. Das heißt, sie muss quasi gegen sich selbst kehren. Und das ist das Problem des Gewaltmonopols. Um eine Rechtsordnung zu erhalten, bedarf es eines Gewaltmonopols. Das heißt, dass jede andere Gewalt, die nicht die historisch sanktionierte, also die nicht die herrschende ist, die nicht die rechtserhaltende ist, muss unbedingt eine Bedrohung sein für das Recht. Deswegen brauchen Staaten die Gewalt zu monopolisieren und keine Gewalt zulassen. Weil alle externe Gewalt eine rechtssetzende Gewalt sein könnte. Also eine Gewalt, die die Rechtsordnung abschafft und eine neue Rechtsordnung. Und so ist für Benjamin die ganze Rechtsgeschichte nicht eine Emanzipation der Menschheit oder ein Fortschritt der Menschheit über den Naturzustand, über die bloße Gewalt hinaus, sondern es ist ein Auf und Ab. Die rechtssetzende Gewalt wird zur Rechtserhaltenden, bis sie es schafft, aber dadurch, dass sie rechtserhaltend ist und gegen alle neue rechtssetzende Gewalten vorgehen muss, verfällt sie. Das ist das Problem des Parlamentarismus. Die Parlamente sind uneingedenk der revolutionären Kräfte. Die Parlamente sind mit Gewalt entstanden, sind erkämpft worden. Aber sie behaupten, das Gegenteil von Gewalt zu sein und versuchen, die Gewalt zu verhindern. Gut, Das ist für Benjamin das Problem des Mythos sozusagen. Also das Mythos ist, dass man aus der Gewalt nie rauskommt. Ne? Die Geschichte der Menschheit erscheint als diese Gewaltspirale. Und trotz aller Versuche der Menschheit, Rechtsverhältnisse und friedliche Verhältnisse herzustellen, muss immer wieder in diese Gewalt, bleibt in dieser Gewaltspirale erhalten. Und dann stellt sich das Problem, okay, aber wie kommen wir hier raus? Also es gibt nicht diesen linearen Fortschritt, die Menschen werden nicht immer ziviler, zivilisierter und friedlicher, sondern fallen immer wieder zurück oder schwanken zwischen diesen zwei Arten von Gewalt. Wie kommen wir aus dieser Gewaltspirale? Und dann ist das Problem von Benjamin, nicht eine Form von Recht zu denken, das frei von Gewalt wäre, sondern umgekehrt. Er versucht, eine Gewalt zu denken, die nicht eine rechtssetzende oder rechtserhaltende wäre. Eine Gewalt, die nur die reine Gewalt ist, sagt er. Also eine Gewalt, die sich nicht vornimmt, eine neue Ordnung, ein neues Verhältnis zu begründen, sondern einfach nur zu zerstören, ein Herrschaftsverhältnis, das besteht, zu zerstören. Und das wäre die Idee einer revolutionären Gewalt, oder wie sich eine Revolution, nicht einfach eine Machtübernahme von einer anderen Partei, sondern eine Revolution, die mit dem Gewalt und dem Recht Schluss macht. Und da versucht Benjamin in diesem Aufsatz das Problem von einer revolutionären Gewalt zu entwickeln. Also von einer Gewalt, die gar nicht mit Recht zu tun hat, sondern die das Recht zerstört. Und Carl Schmitt liest diesen Aufsatz und was er macht, ist das Moment, was Benjamin zu denken und zu bestimmen, begrifflich versuchte, wieder zu juridifizieren. Also Benjamin redet von dieser Gewalt, die außerhalb vom Recht ist. Und Carl Schmitt sagt, okay, das, was außerhalb vom Recht ist, ist Ausnahmezustand. Und Ausnahmezustand ist außerhalb vom Recht, aber irgendwie immer noch in dem Juristischen. Also er versucht, aus dem Ausnahmezustand eine juristische Kategorie zu machen. Er sagt, das Recht, und das ist eine Kritik am Liberalismus, hat nicht nur mit Gesetzen zu tun, sondern auch mit Entscheidungen. Entscheidungen sind das Gegenteil von Gesetzen für ihn. Ne? Wenn ein Gesetz eine Norm ist, dann geht es nicht darum zu entscheiden. Man muss nur das Gesetz anwenden, keine Entscheidung treffen. Das Gegenteil des Gesetzes ist die Entscheidung. Weil die Entscheidung, wenn sie wirkliche Entscheidung ist, wie sie getroffen werden muss in Ausnahmefällen oder in großen Gefahrsituationen, sie lässt sich nicht von einer Norm ableiten. Und Schmitt sagt, okay, also dann das sind das die zwei Teile des Rechtes. Einerseits die Norm und andererseits die Entscheidung. Und damit versucht er, einen Begriff vom Recht zu konstruieren, dass diese beiden Momente, dass die Regel und die Ausnahme, die Norm und die Entscheidung. Und damit sozusagen neutralisiert er das, was Benjamin als revolutionäre Gewalt zu denken versucht hat. Sie macht das, was bei Benjamin die Aufgabe hätte, das Recht zu zerstören, zu einem konstituierenden Moment vom Recht. Und Benjamin ärgert sich, wenn er die politische Theologie liest, und denkt sehr lange darüber nach und am Ende schreibt er diese These und sagt, okay, aber das, was du Ausnahmezustand nennst, ist kein wirklicher Ausnahmezustand. Es ist nicht die revolutionäre Gewalt, so wie ich sie in der Kritik der Gewalt gedacht hatte, sondern das ist nur eine Form desselben, es ist die rechtssetzende Gewalt, die wieder es bleibt befangen in dieser Gewaltspirale. Also Schmitt versucht, das zu verunmöglichen, außerhalb der Grenzen dieser Herrschaftsreproduktion zu denken. Und der Ausnahmezustand, in Anführungsstrichen, ist die Suspension der Gesetze, aber nicht der Herrschaftsordnung. Man meint, vor allem wie könnte man sagen? für das Common Sense, für das bürgerliche Denken und auch für das linksliberale oder sozialdemokratische Denken gibt es eine Rechtsordnung, die die Freiheit und die Gleichheit aller mehr oder weniger gewährleistet oder wenigstens die Grundrechte. Und wir leben unser Leben und genießen diese Grundrechte und das ist das normale Leben der Gesellschaft, die langsam fortschreitend und immer egalitärer und immer freier wird mit der Zeit. Wenn diese Grundrechte außer Kraft gesetzt sind, dann kommt diese Situation als eine Ausnahme vor, als eine Unterbrechung der Kontinuität der fortschreitenden Geschichte. Und Benjamin sagt, nein, das ist keine Unterbrechung der Kontinuität. Die fortschreitende Geschichte ist keine fortschreitende Geschichte, sondern ist die Kontinuität von einem Herrschaftsverhältnis. Und dieses Herrschaftsverhältnis verkleidet sich oder nimmt in normalen Fällen die Form einer Rechtsordnung an. Aber in der Rechtsordnung ist das Moment der Gewalt und der Herrschaft immer mitzudenken. Die Gewalt kommt nicht erst dann, wenn die Gesetze suspendiert werden, sozusagen. Und insofern, mit juristischer Ausnahmezustand ist nur die bloße Tatsache der Suspendierung der Gesetze gemeint, als wäre die Suspendierung der Gesetze die Suspension des Fortschritts der Gesellschaft. Und der versucht zu sagen, nein, es gibt keinen linearen Fortschritt der Gesellschaft und wenn wir diese Gesetze suspendieren, dann sind wir einfach nur immer noch gefangen in diesem Auf und Ab zwischen rechtserhaltenden und rechtssetzenden Gewalt. Und das ist immer noch keine Ausnahme, sondern das ist die Regel der Menschheitsgeschichte, seitdem sie in diesem Mythos befangen ist. Okay, jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Ich weiß nicht, ob der kurze Sinn mehr oder weniger... Und das mit der Polizei, die Frage mit der Polizei, ja. Also ursprünglich, wie gesagt, dieser Ausnahmezustand war ein kriegstechnisches Mittel. Es hieß ursprünglich ist ein falsches Wort, aber es hieß früher Belagerungszustand. Also der Souverän hat das Recht, in einer Belagerungssituation, wo sein Staat belagert ist von äußeren Feinden, die Gesetze zu suspendieren, um die Bevölkerung und den Staat zu verteidigen. Langsam emanzipiert sich aber diese Rechtsinstitution, der Belagerungszustand, von der Kriegssituation, weil er auch in zivilen Angelegenheiten benutzt wird. Also die Armee darf einschreiten, nicht nur in Fälle von äußeren Bedrohungen, von dem äußeren Staat, sondern auch in Fällen, wo die gesellschaftliche Ordnung von innen heraus bedroht ist. Bei Revolten, Revolutionen, Aufrühren oder so. Und das ist die moderne Veränderung. Und damit wird es zu einer polizeilichen Angelegenheit. Und was wir, also das Neue hat mit dem Anfang der bürgerlichen Gesellschaft zu tun, ist nicht eine Sache der letzten Jahre. Was bei Rote Flora passiert oder auch in Berlin, in dem Bezirk, wo ich gewohnt habe, gibt es, ich wohne in der Nähe der Riegerstraße, wo viele Hausprojekte sind und das einmal oder zweimal im Jahr durchmilitarisiert und die ganze Zeit, man kann nicht mehr nach Hause laufen und die Bullen wollen den Ausweis sehen und so weiter. Und es wird tatsächlich so etwas wie Ausnahmezustände erklärt, in kleinem Maß, nur in dem Bezirk. Ja, ich weiß nicht, und da soll man sich nicht wundern, sozusagen, wenn man Walter Benjamin wenn man Walter Benjamin liest. Aber eben, also die große moderne Veränderung des Belagerungszustandes ist, dass es zu einer polizeilichen, nicht nur militärischen, sondern polizeilichen Innenangelegenheit wird. Und das passiert nur in Kontexten von Klassenkampf, also wo die gesellschaftliche Ordnung wegen internen Konflikten von innen heraus bedroht werden kann. Also ist doch gut, irgendwie. Ist ein Symptom, dass der Klassenkampf lebt und dass die herrschende Klasse sich Sorgen macht. Wobei dann vielleicht sozusagen das Neue sein könnte, dass es immer öfter so ein präventiver Ausnahmezustand ist, weil so sympathisch ich Riga 94 und Rote Flora halt sehe, sehe ich doch sozusagen dann nicht unbedingt die Grundfesten der bürgerlichen Gesellschaft gefährdet in der Realität. Ja, tatsächlich, da wollte ich ein bisschen viel zu optimist sein. Manchmal fragt sich auch, okay, aber bei kleinen Kids-Demos kommt die Polizei und schreitet mit einer vollkommen maßlosen Gewalt. Und da fragt man sich, warum? Also habt ihr wirklich so viel Angst vor uns? Wir sind so wenige Zecken, haben nicht so viel Bedrohungspotenzial. Und es kommt so vor, als würde die Staatsgewalt sich tatsächlich bedroht fühlen. Ich glaube, dass deine Definition richtig ist. Es sind präventive Maßnahmen. Ich mag es trotzdem zu denken, dass sie ein bisschen Angst haben, sei es auch nur präventiv. Ich fand deinen Vortrag total wunderbar und ist einfach richtig gut. Danke. Und hat wahnsinnig viel mir ausgelöst. Es ist einfach nur so. Und ich hoffe auch, wir können nach dem Vortrag weiter diskutieren, weil ich kann jetzt gar nicht alles sagen, was ich sagen möchte. Und ich glaube, ich will auch auf so eine Aktualität, ich glaube, du hast das, was du da bei Benjamin raus hast, irgendwie, da hast du irgendwie was total Aktuelles irgendwie so gekriegt und gecatcht und jetzt irgendwie so hier vorgetragen. Und zwar, also wie ich das meine, ist so, also du hast vorhin gesagt, du würdest sagen, die Kritik der Gewalt ist der Urtext der kritischen Theorie, aber normalerweise... Also eine gewagte These. Ja, aber ich finde das sozusagen, das wäre jetzt irgendwie, das gehört jetzt zu meinem Argument eigentlich, dass es vielleicht bedenkenswert ist, weil normalerweise wird ja gesagt, Geschichte und Klassenbewusstsein ist der Urtext oder Gründungstext der kritischen Theorie. Und wie wir heute, oder ich sage jetzt mal sowas wie die linksradikale Theorie der letzten Jahrzehnte, ist ja zum großen Teil so eine kritische Theorierezeption, die genau diese zugrunde liegende Gewaltfrage ausklammert und sagt, naja, also Kapitalismus ist eben ein Regelzustand von Systemlogik, von Sachzwängen, strukturellen Zwängen, keine Ahnung, abstrakter Herrschaft und so weiter, aber und auch das Proletariat ist integriert und die Bourgeoisie, die will gar nicht sozusagen Gewalt und Ausbeutung unterdrücken, sondern die ist eben auch nur Teil im Getriebe und man kann die jetzt gar nicht so kritisieren und so weiter, also Wertkritik oder so. Und kannst du für die Frage kurz die Maske runter? Das darf ich leider nicht. Nur ich darf? Ich habe das gestern auch gemacht, dann wurde ich sofort irgendwie so, okay, Maske okay. Wieder auf. Okay, dann ja, versuche ich mein Ohr. Ich versuche aber auch noch mal deutlicher zu sprechen. Danke. Und ich weiß nicht, ich habe jetzt irgendwie wirklich in den letzten Monaten halt ganz viel darüber nachgedacht, dass diese Form von Systemlogik, auf die wir uns in unserer Theorie der letzten Zeit halt so bezogen haben, so dieses Loch hat, auf das du quasi oder hingewiesen hast und wofür wir vielleicht auch eben Benjamin als einen sehr intelligenten Denker, der genau das reinholt, verwenden können. Also ich weiß jetzt nicht, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es keine Systemlogik gibt, das sagst du ja auch nicht und das sagt Benjamin auch nicht, aber wir sollten vielleicht unsere Theorie eben durch diesen historischen Materialismus ergänzen und nicht nur Systemlogik machen. Ich glaube, das ist, was ich sagen will. Und ja. Von daher würde ich sagen, also man müsste eben beide Texte zu den Urtexten der kritischen Theorie ernennen. Ja. So, ja. Ja, also weil es ist eine gewagte. Okay, Benjamin war zur Zeit dieser Kritik der Gewalt, das ist über den Begriff der Geschichte ist ein viel späterer Text. Das hat er am Ende seines Lebens geschrieben. Und da hat er sich den ganzen Marx studiert und ich glaube auch relativ gut verstanden, im Gegensatz zu dem, was Adorno dachte und auch heute in der Diskussion heute früh gesagt wurde. Als er jung war und die Kritik der Gewalt geschrieben hat, hat er mit historischem Materialismus noch relativ wenig zu tun, denn Marx nicht gekannt und verstand sich selbst auch nicht richtig als, nicht als Kommunist, sondern eher so als Anarchist. Und diese revolutionäre Gewalt, da macht er auch Beispiele aus dem Klassenkampf. Also so unmaterialistisch, wie gesagt wird, ist er auch nicht. Der Klassenkampf spielt auf jeden Fall eine zentrale Rolle in dem Text, aber sein revolutionstheoretisches Projekt, diese reine Gewalt, die kein neues Recht setzen will, sondern einfach nur zerstört, und Herrschaft, tradierte Herrschaftsverhältnisse zerstören muss, ist eher anarchistisch zu nennen. Und das passt nicht so unbedingt zur Tradition der kritischen Theorie. Das Thema, was aber da angesprochen würde, ist ein zentrales Thema der Dialektik, der Aufklärung und das, dieser Mythos. Er kritisiert die Vorstellung, dass das Recht, das moderne Recht, eine Überwindung des Mythos, des mythischen Zustands der Menschheit ist. Und er versucht zu zeigen, dass in der bürgerlichen Rechtsordnung nichts anderes ist als eine neue und moderne Form des Mythos, aber dass immer wieder Rückverfalle, das Problem, dass die Mythen der Antike zu bearbeiten versucht haben, das Problem der Spirale der Gewalt, dass Gewalt immer neue Gewalt hervorruft und man nie daraus kommt, quasi durch ein Schicksal bestimmt, dass das Problem auch und gerade durch moderne Rechtsordnungen reproduziert ist. Und das ist ein zentrales Thema der kritischen Theorie in diesem Sinne. Ja, was ich noch kurz dazu sagen will, ist, dass habe ich wenig darüber gesprochen, aber es ist für mich ein sehr wichtiger Begriff bei Walter Benjamin, diese Tradition der Unterdrückten. Ich glaube, da spricht Benjamin, das hat mit dem, dieser Begriff Tradition der Unterdrückten ist im Kern von dem, was für ihn historische und für mich auch, wenn man es gut verstehen will, historischer Materialismus sein will. Es geht um eine Art von Erkenntnis, die Anspruch auf Wissenschaftlichkeit, also objektive Erkenntnisse, die nicht unparteiisch ist, sondern es sieht ganz anders aus, wenn wir von einem unpartiellen Standpunkt, wie vermeintlich zum Beispiel das der Rechtswissenschaft, uns bestimmte Situationen angucken, oder von Standpunkten von Subjekten, die in diesen Situationen als partiellen Teile mit involviert sind. Für die Rechtswissenschaft gibt es Gesetze. Die Gesetze sind allgemeingültig, gelten für alle, für jeden gilt dasselbe Gesetz. Und diese Gesetze werden suspendiert und da hat man für alle einen Ausnahmezustand. Wenn man die Sache sich von der Perspektive der Leute, die unter dem Ausnahmezustand leiden, zum Beispiel der unterdrückten Klasse, dann ist es anders. Dann erkennt man eine gewisse Kontinuität mit vorigen Generationen. Wenn man versucht, den Standpunkt der Unterdrückung nicht aus moralischen Gründen oder humanitären Gründen, das Leiden ist doof, sollte man solidarisieren. Natürlich, die Solidarität mit dem menschlichen Leiden spielt eine wesentliche Rolle, aber es ist wirklich eine erkenntnistheoretische Sache. Also man erlangt vom Standpunkt der Unterdrückten objektive Erkenntnisse, die allgemein gelten, die Anspruch auf Wissenschaft haben und nicht nur auf und nicht politisch, beziehungsweise Ja, das ist sozusagen der Begriff, der für mich am meisten, am klarsten darlegt, was Marx' Projekt des historischen Materialismus als eine Wissenschaft, die politisch und parteiisch ist, zum Ausdruck, zum Begriff bringt. Insofern auch Urtext. Ja, gut. Es ist leider so, dass wir demnächst aus dem Saal raus müssen, weil der nächste Vortrag schon vorbereitet wird. Ich habe noch zwei Meldungen gesehen, die würde ich noch dran nehmen und euch bitten, euch eher kurz zu fassen und dann das Ganze nach draußen verlagern. Danke für den Vortrag auch. Danke dir. Ich habe eine kurze Anmerkung. Ich habe in dem Verhältnis von Benjamin und Karl Schmidt habe ich öfters gehört, dass, was du auch gesagt hast, dass Karl Schmidt zur Kritik der Gewalt rezipiert hat und da auf Benjamin sozusagen geantwortet hat, implizit. Ich habe mal die Diktatur von Schmidt so ein bisschen gelesen und da habe ich mich gefragt, benutzt er im Grunde genommen sehr ähnliche Begriffe, die Benjamin auch benutzt, also pouvoir constituant und pouvoir constitué. So, und das ist im Grunde genommen genau das, was Benjamin macht. Also müsste man da nicht eigentlich, wenn man ehrlich ist, vielleicht sogar davon ausgehen, dass Benjamin mit dem Aussatz zur Kritik der Gewalt eigentlich eine Antwort auf Karl Schmidt gibt? So? Oder weißt du da irgendwie was dazu, ob es da irgendwie eine Diskussion zu gibt? Ja, oder? Also die beiden haben lebenslang mehr oder weniger indirekt und implizit gegeneinander diskutiert. Also es ist auf jeden Fall eine andauernde Diskussion und auch viele spätere Texte enthalten klare Verweise aufeinander. Es gibt auch Briefwechsel ist zu viel, aber es gibt auch persönliche Kontakte zwischen den beiden. Jetzt also kann ich philologisch gar nicht sagen, ob Benjamin die Diktatur gelesen hatte. Ich habe die Diktatur nicht gelesen, deswegen kann ich auch nicht so viel darüber sagen, aber das steht überhaupt nicht also braucht man nicht besonders ehrlich zu sein, man muss es nicht zugeben, dass Benjamin sehr viel von Schmidt gelernt hat auch. Ich glaube, die beiden haben sich gekannt und auch in einem gewissen Sinne respektiert, mindestens intellektuell. Schmidt war ein sehr kluger, beiden hatten eine liberalismuskritische Einstellung, also haben sehr viele ähnliche Probleme behandelt, von verschiedenen und gegensätzlichen Perspektiven, aber immerhin starke gemeinsame Interessen. Und ich glaube, sie haben ihre kritischen Waffen gegeneinander geschärft. Und das gilt in beiden Richtungen. Auf jeden Fall hat Benjamin viel von Schmidt gelernt. Und hier, und das ist wie gesagt sein philosophisches Vermächtnis, also wahrscheinlich sein wichtiges Text, zitiert er explizit Schmidt, natürlich polemisch, weil er den Ausnahmezustand von Schmidt in Anführungsstrichen setzt, das ist sehr polemisch, aber dass er nicht nur auf Schmidt reagiert, sondern auch von Schmidt gelernt hat, das braucht man nicht, das könnte man nicht leugnen, das ist auf jeden Fall so. Aber gut, es gibt nichts, man soll sich nicht schämen, vom Feinde zu lernen, im Gegenteil. Dankeschön. Ja, ich habe noch einmal eine Frage, die mir gerade aufgekommen ist, als du meintest, dass er den Text von der Kritik der Gewalt eher zu Anarcho-Zeiten geschrieben hat sozusagen. Und da habe ich mich gefragt, ging es ihm dann darum, sich vom Recht zu befreien oder von der Herrschaft? Also dient diese Gewalt, die er in Abgrenzung zu Karl Schmidt benutzt, jetzt davon sozusagen eine Form vom herrschaftsfreien Recht so in der Tradition der Anarchie zu machen oder diente es wirklich dazu, das Recht als solches abzuschaffen? Weil ja auch Revolutionen eigentlich immer eine neue Rechtsidee hervorgebracht haben. Mhm. Also der Text ist sehr schwierig und sperrig, deswegen ist dann eine Interpretationssache. Ja. So wie ich ihn verstehe, geht es darum, sich vom Recht zu befreien. weil er im Recht und der ist nicht so genau und präzise und man weiß nicht, ob er Recht überhaupt meint, moderne Recht, westliche Recht, vielleicht bürgerliches Recht, das wissen wir nicht. Er redet nur vom Recht im Allgemeinen. Und das Recht ist als solches immer mit der Gewalt verschlungen. Nee, ich finde das Wort nicht. Weißt du, was ich meinen will? Ja, genau, danke. Und seine Idee ist nicht, also das Recht hat immer mit Herrschaft zu tun. Und sein Versuch ist nicht eine herrschaftslose Rechtsordnung zu denken, sondern eher eine herrschaftslose Gewalt. Also eine Gewalt, für ihn ist Gewalt, mindestens in dem Sinne, in der er die Gewalt kritisieren will, nicht, dass ich dich schlage und dann Blut rauskommt. Also Gewalt hat immer mit einem dauernden Verhältnis zu tun. Wenn ich jemanden schlage, und dann ist das ein gewaltsamer Akt, nur wenn es dahin intendiert ist, dass ich zeige, dass ich stärker bin und dass also du morgen zu mir kommen musst und machen, was ich sage zu dir. Also die Gewalt hat immer damit zu tun, dass ich ein Verhältnis begründen und das Anspruch hat auch stabil und eine Dauer in der Zeit zu haben. Und das Recht ist für ihn in diesem Text nichts anderes als die Stabilisierung dieses Verhältnisses, das durch Gewalt kreiert wurde. Und damit und seine Lösung ist nicht eine prinzipielle Ablehnung der Gewalt. Es gibt eine Kritik am Pazifismus und an Non-Violence-Theorien oder so, indem er sagt, naja, aber die Ablehnung der Gewalt ist nichts anderes als die Ratifizierung der bestehenden Gewalt, der bestehenden Herrschaftsverhältnisse. Also wir brauchen schon eine Gewalt, um eine Revolution zu machen. Die Herrschaft ist materiell und sie muss gebrochen werden, also mit einer Gewalt. Und sein theoretischer, spekulativer Versuch ist eine Art von Gewalt zu denken, die nicht diesem Mythos verfällt, sich immer wieder reproduzieren zu müssen, sondern ein für alle Mal mit der Gewalt Schluss machen. Wie danach die Verhältnisse aussehen sollen, sagt er wenig darüber. Er sagt nicht, es sind keine Gewaltverhältnisse mehr, aber auch keine Rechtsverhältnisse mehr. Das kann er nicht sagen. Es ist eher so ein relativ nihilistischer Text. Insofern habe ich gesagt, hat viel mit der anarchistischen Tradition zu tun. Das ist auch eine Grenze von diesem Text. Ne? Also so ein Projekt, mit dem man realistisch in der Politik nicht so viel anfangen kann, aber es ist anregend für das Denken sozusagen. Dankeschön. Okay, dann vielen Dank an alle und es kann, wie gesagt, gerne noch draußen weitergehen. Danke, ciao, ciao.